Die Eiskönigin. Olaf taut auf und weitere Geschichten. Aus dem Amerikanischen von Anke Albrecht, Ronit Jarif und Saskia Schmidt. Gelesen von Yvonne Kreitzke. Eine Sammlung zum Schmelzen. Es ist schon eine Weile her, dass Olaf gemeinsam mit Königin Elsa und Prinzessin Anna das Königreich Arendelle vom ewigen Winter befreit hat. Seitdem lebt der kleine Schneemann mit den beiden Schwestern im Schloss. Er liebt es, seine neue Heimat zu erkunden. Ständig entdeckt er neue Plätze in der Stadt, schnappt neue Musik auf und atmet neue Gerüche ein. Eines Morgens beobachtet Olaf, wie die Kinder von Arendelle alle zusammen über eine Brücke laufen. »Eine Parade«, staunt er. »Ich liebe Paraden!« »Hallo, Olaf«, begrüßt ihn die kleine Lisbeth. »Was machst du heute?« »Ich wundere durch die Stadt«, antwortet der kleine Schneemann. »Du meinst wandere«, verbessert ihn Lisbeth. »Nein, ich wundere, weil hier alles so neu für mich ist. Und ich wundere mich, warum ihr so früh am Morgen eine Parade macht«, sagt Olaf. »Das ist doch keine Parade«, meint Lisbeth. »Wir gehen zur Schule.« Schnell läuft sie mit ihrer Klasse in das Schulgebäude. Olaf wird neugierig. Einen Ort namens Schule kennt er gar nicht. Erwartungsvoll schleicht er sich ans Fenster. Lisbeth steht vor der Klasse und hält ein Kästchen mit Muscheln in verschiedenen Farben, Formen und Größen hoch. »Das ist meine Muschelsammlung. Sie ist etwas ganz Besonderes. Mein Papa ist nämlich Seemann und von jeder Fahrt bringt er mir eine neue Muschel mit«, erklärt sie. Da entdeckt die Lehrerin Frau Halforsson Olaf am Fenster. »Olaf, möchtest du reinkommen?«, fragt sie. »Oh ja, darf ich wirklich?«, freut sich der kleine Schneemann und schon steht er mitten im Klassenraum. »Wir präsentieren heute unsere Sammlungen«, erklärt Lisbeth. »Oh, präsentieren, das mache ich am allerliebsten«, ruft Olaf. »Was genau ist das?« Frau Halforsson lächelt und erklärt Olaf, dass jedes Kind seine Sammlung von Dingen, die ihm besonders viel bedeuten, mitbringt und etwas darüber erzählt. Als nächstes ist Finn an der Reihe. Stolz zeigt er der Klasse seine Sammlung bunter Murmeln. Olaf ist hin und weg. »So kleine Schneebälle«, flüstert er. »Und sie sind gar nicht weiß oder kalt«, Finn erklärt Olaf, dass Murmeln Spielzeug aus buntem Glas sind. Jede Murmel hat er in einem Spiel gewonnen. »Deshalb sind sie etwas Besonderes für mich«, lächelt Finn und lässt die Murmeln zurück in das Säckchen plumpsen. Hoppla, das Säckchen ist gerissen. Die Murmeln purzeln auf dem Boden und kullern durch den Raum. »Oh nein, wir müssen Finns Murmeln einfangen«, ruft Olaf erschrocken. Gemeinsam sammeln Olaf und die Kinder alle Murmeln wieder ein. Dann zeigen noch mehr Kinder ihre Sammlungen. Olaf schaut aufmerksam zu und merkt, alles kann eine Sammlung sein. Zum Beispiel Edelsteine, Figuren oder Gedanken und sogar Fische. Der kleine Schneemann ist ganz begeistert von den Sammlungen. Aufgeregt meldet er sich. »Frau Halforsson, ich will auch meine Sammlung zeigen«, ruft er. »Du meinst, ich möchte, richtig?«, schmunzelt die Lehrerin. »Genau«, antwortet er. »Dann los, Olaf, du bist dran«, fordert die Lehrerin ihn auf. Ungeduldig hopst Olaf vor das Pult. Er kann es kaum erwarten, allen von seiner Sammlung zu berichten. »Hallo, ich bin Olaf und ich liebe herzliche Umarmungen. Ich sammle sie von jedem, den ich treffe«, erzählt er stolz. Frau Halforsson lächelt. »Olaf, Sammlungen bestehen eigentlich aus Dingen.« Der kleine Schneemann nickt begeistert. Zuerst nimmt er seine Karottennase ab. Dann greift er nach oben und nimmt etwas Schnee aus seiner Wolke. Schließlich kramt er noch einen Eiszapfen mit einer abgebrochenen Spitze hervor. Eine wirklich außergewöhnliche Sammlung. Stolz legt er alles auf Frau Halforssons Pult. »Olaf, ich glaube, du hast das falsch verstanden«, sagt Frau Halforsson zögerlich. »Dinge in einer Sammlung haben einen Wert oder eine Bedeutung.« »Ja«, stimmt Olaf zu. »Sie sind einzigartig.« »Korrekt.« »Sie sind was ganz Besonderes.« »Verstanden.« »Naja, normalerweise sammeln wir nicht nur unsere Körperteile«, sagt Frau Halforsson und schaut auf die Sammlung auf ihrem Pult. Aber die Karottennase ist das erste Geschenk, das ich jemals bekommen habe, beginnt Olaf zu erzählen. Sie erinnert mich daran, wie ich meine Freunde Anna und Sven kennengelernt habe. Anna hat mir die Karotte gegeben, damit ich eine Nase habe. Und Sven war so süß und hat meine neue Nase immer wieder angestupst. Die Erinnerung daran bringt mich zum Lächeln. Und was ist an dem Schnee so besonders? Fragt eines der Kinder. Olaf zeigt auf die kleine Schneewolke über seinem Kopf. Das ist mein ganz eigenes Schneegestöber. Meine Freundin Elsa hat es mir gezaubert, damit der beste Tag meines Lebens nicht mein letzter ist, fährt Olaf fort. Sie sagt nämlich, dass Schneemänner nicht lange in der Sonne bleiben können. Diese Wolke erinnert mich an ihre Freundschaft. Und was ist mit dem Eiszapfen? Fragt nun auch Frau Halvorsson neugierig. Olaf nimmt ihn hoch und hält ihn vor sein Auge. Damit habe ich beobachtet, wie mein Freund Christoph nach Arendelle zurückgeritten ist, um Anna zu retten, erklärt er. Seitdem weiß ich, wie wahre Liebe aussieht. Erwartungsvoll blickt Olaf nach seiner Präsentation zu der Lehrerin. Oh nein, Frau Halvorsson, deine Augen schmelzen, ruft er aufgeregt. Mit einem Lächeln wischt sie sich eine Träne aus den Augen. Die ganze Klasse läuft auf Olaf zu und umarmt ihn. Der kleine Schneemann ist begeistert. Seine Umarmungssammlung ist heute noch viel größer geworden. Familien sind wie Schneeflocken. Eines Morgens entdeckt Olaf im Schloss ein Gemälde von Königin Elsa und Prinzessin Anna. Er lächelt, denn die beiden Schwestern machen ihn sehr glücklich. Da hört er plötzlich Elsas Stimme. Vielleicht im Ballsaal. Der ist viel zu groß. Was ist mit dem Schlosshof? Antwortet Anna. Olaf traut seinen Augen und Ohren kaum. Das Gemälde wirkt so echt. Der Schlosshof ist auch nicht das Richtige, meint Elsa. Olaf merkt, dass die Stimmen gar nicht aus dem Gemälde kommen, sondern aus dem Arbeitszimmer dahinter. Schnell läuft er zu den Schwestern. Was macht ihr? Fragt er aufgeregt. Wir planen eine Party, erklärt Elsa. Oh, ich liebe Partys, ruft Olaf. In dem Moment kommen Gerda und Kai, die beiden Diener des Schlosses, ins Arbeitszimmer. Guten Morgen, sagen sie. Hier sind frische Blumen und heiße Schokolade. Schnell zieht Anna den kleinen Schneemann zu sich heran. Es ist eine Überraschungsparty, flüstert sie Olaf zu. Du darfst es also niemandem verraten. Überraschungen liebe ich auch, flüstert Olaf zurück. Elsa hat eine Idee. Olaf, würdest du uns helfen, Sachen für die Party zu besorgen? Fragt sie. Olafs Augen beginnen zu leuchten. Wirklich? Na klar, ruft er begeistert und nimmt Elsas Liste entgegen. Oh, das müssen die geheimen Zutaten sein. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Und bevor ihm die Schwestern die Liste vorlesen können, stürmt er auch schon zur Tür hinaus und rennt beinahe Christoph um. Hallo, ich helfe bei der Überraschungsparty, erklärt er. Christoph grinst. Du meinst die Party für... Psst, stoppt ihn Olaf. Geheim! Sogar meine Liste ist super geheim. Ich weiß gar nicht, was draufsteht. Christoph lacht. Ja, Olaf, weil du nicht lesen kannst, erklärt er dem Schneemann. Zeig mal, ich helfe dir. Christoph liest Olaf und Sven die Liste vor. Kurz darauf sind die beiden in Rentiergeschwindigkeit auf dem Weg, alle Sachen zu besorgen. Als erstes holen sie Ziegenkäse. Den gibt es auf der Ziegenfarm von Familie Andersson, wo Marthe und Goren sie freudig begrüßen. Wer sind denn die Süßen? Fragt Olaf ganz entzückt und schaut sich in der kunterbunten Küche um. Wer? Unsere Kinder oder die Zicklein? Lacht Marthe. Eigentlich ist das ganz egal, meint Goren. Wir sind alle eine große Familie. Das klingt schön, staunt Olaf. Goren schaut auf Olafs Liste. Eine Party also. Unsere Käseräder sind perfekt dafür. Olaf schaut ungläubig. Was sind denn Räder aus Käse? Fragt er. So bewahren wir Käse auf, erklärt Goren. Wir haben auch mal Käsequadrate probiert, aber das war keine gute Idee. Die Kinder und die Zicklein der Familie Andersson helfen beim Verladen der Käseräder auf Svens Wagen. Olaf und Sven bedanken sich und machen sich auf den Weg zu Familie Müller, um Mehl zu besorgen. Sven hält vor einer Windmühle. Hallo, ich bin Nora, begrüßt sie ein Mädchen. Ich bin Olaf und ich liebe Umarmungen, antwortet Olaf und bekommt direkt eine extra knuddelige Umarmung von ihr. Gibt es hier Geister? Fragt er Nora, als er eine weiße Gestalt in der Mühle sieht. Nein, das ist Onkel Lasse, erklärt Nora. Er ist nur voll mit Mehl, denn Mehl ist ein Teil von uns und unserer Familie. Olaf zeigt ihnen die Liste für die Party. Onkel Lasse verschwindet kurz und kommt mit ein paar Säcken Mehl zurück. Eure Party klingt toll. Das Mehl sollte für Kuchen reichen, der das ganze Schloss satt macht, ächzt er, als er die schweren Säcke auf Svens Wagen hieft. Dann machen sich Olaf und Sven auf den Weg zu dem Blumenstand der Schwestern Violett und Vita. Olaf zeigt den beiden Schwestern die Liste. Schon kommt Violett mit einer ganzen Wagenladung verschiedener Blumen zurück. Ich liebe Blumenduft, schwärmt Olaf und atmet tief ein. Unser Blumengarten ist schon seit vielen Generationen in Familienbesitz, erklärt Violett. Also seid ihr auch eine Familie? Fragt Olaf erstaunt. Habt ihr auch Zicklein oder Geister? Vita sieht Olaf lächelnd an und erklärt, Familien sind wie Schneeflocken. Schwer mit der Zunge zu fangen? Fällt der Schneemann ihr ins Wort. Nein, keine gleicht einer anderen, beendet Vita lachend ihren Satz. Am Schloss warten Elsa, Anna und Christoph schon sehnsüchtig auf Olaf und Sven. Ich habe alle geheimen Zutaten besorgt, flüstert Olaf. Ich habe Ziegenkäse, Mehl und die Blumen. Staunend schauen die Schwestern in Svens Wagen. Du hast die geheime Mission wirklich gut gemeistert, Olaf, lobt Anna den kleinen Schneemann. Zu Olafs Verwunderung zupft Anna die Blütenblätter von den Blumen und Christoph nimmt das Mehl mit. Viel Spaß beim Kuchenbacken, ruft Olaf ihm hinterher. Oh, das wird kein Kuchen, meint Christoph und verschwindet im Schloss. Und auch Elsa trägt den Käse auf einem Tablett davon. Bis gleich bei der Party, Olaf, sagt sie. Denk dran, sie ist in der Bibliothek. Immer noch ganz verdattert geht Olaf ein wenig später in die Bibliothek. Aber da stehen nur Elsa, Anna und Christoph. Ihr unsere... Wo ist die Party? Fragt Olaf. Genau hier. Die Party ist für unsere Familie, erklärt Elsa. Und da kommen auch schon die Ehrengäste. In dem Moment kommen Gerda und Kai in die Bibliothek. Sie sind sprachlos. Solange wir denken können, seid ihr unsere Familie, sagen Anna und Elsa. Und dafür möchten wir uns bedanken. All das nur für uns? Fragt Gerda ungläubig. Wir wollten etwas besonders Schönes für euch machen, erklärt Elsa. Kai nimmt einen Becher und schaut hinein. Eisschokolade! Na, ich kann mir denken, wer die gezaubert hat, lächelt er und stupst Elsa an. Und ich habe alle Sachen besorgt, verkündet Olaf stolz. Wir haben das Mehl, das Olaf besorgt hat, mit etwas Salz und Essig gemischt und damit für die Party das Messing und Kupfer in der Küche, erzählt Christoph. Und dann habt ihr aus den Blumen bunten Schnee gemacht, fährt Olaf fort. Genau, stimmt Anna zu. Das nennt man Konfetti. Und wofür ist der Käse? Fragt Olaf. Na, zum Essen, hoffe ich, lacht Kai. Das ist mein Lieblingsessen. Das ist wirklich eine besondere Party, meint Olaf. Wir sind ja auch eine besondere Familie, meint Anna. Ja, so besonders wie jede andere Familie auch, jubelt der kleine Schneemann. Ein frostiges Abenteuer. Überraschung, ruft Olaf und springt aus einem Baumkuchen. Olaf, doch jetzt noch nicht, lacht Anna. Die Winterparty beginnt nach dem Läuten der Glocke. Zum ersten Mal seit vielen Jahren feiern Anna und Elsa die Winterzeit gemeinsam. Deshalb wollen sie ein großes Fest für das ganze Königreich geben. Das Schloss ist wunderschön geschmückt und überall stehen winterliche Leckereien. Auf dem Schlosshof haben sich schon viele festlich gekleidete Einwohner versammelt. Sie warten auf das Läuten der Glocke, die Christoph und Sven am Turm angebracht haben. In Arendelle ist es Tradition, mit dieser Glocke die Winterzeit einzuläuten, erklärt Elsa Olaf. Aufgepasst! Es geht los! Ruft Anna. Gong, gong, gong. Ganz Arendelle jubelt. Überraschung! Ruft Olaf, während Anna und Elsa die Tore des Schlosses für die Einwohner öffnen. Aus dem prächtig geschmückten Ballsaal strömt der Duft von Keksen und Kuchen. Aber was ist das? Die Einwohner drehen sich um und verlassen Arendelle. Wartet, ruft Anna. Wo geht ihr denn hin? Ein paar Einwohner drehen sich um. Die Glocke hat geläutet. Zeit für unsere Familientraditionen, erklärt eine ältere Dame. Wir stellen Haferbrei für die Wichtel vor die Tür, sagt ein Paar. Und wir backen eine Makronenkekstorte, ergänzen zwei Schwestern. Anna und Elsa laden das Ehepaar Olsen ins Schloss ein. Entschuldigt, aber wir müssen nach Hause, Socken für unsere Enkelkinder stricken. Und wir wollen uns ja nicht in eure Wintertraditionen einmischen, sagen die beiden. Auch Christoph ist ganz vertieft in seine Familientraditionen. Er stimmt ein Lied an. Begeistert summen die Freunde mit. Bis Christoph plötzlich anfängt, von Nasenlöchern zu singen. Was hat das mit Winter zu tun? Dann enthüllt Christoph eine weitere Wintertradition. Piet den Pilztroll. Ihr müsst an seiner Stirn lecken und euch etwas wünschen, erklärt er. Igitt, rufen Elsa und Anna wie aus einem Mund und schütteln sich. Zurück im Ballsaal wird Olaf ganz hibbelig. Er ist so gespannt, was Annas und Elsas Wintertradition ist. Was hat unsere Familie zur Winterzeit gemacht? Erinnerst du dich? Fragt Anna ihre Schwester. Elsa zögert. Nachdem die Tore geschlossen wurden, haben wir nicht mehr zusammen gefeiert, murmelt sie. Anna schaut geknickt zu Boden. Olaf beobachtet die beiden. In letzter Zeit hat er einiges darüber gelernt, warum bestimmte Feste für die Menschen wichtig sind. Und nun sieht er, alle haben eine Wintertradition, nur Anna und Elsa nicht. Schnell macht Olaf sich auf den Weg in den königlichen Stall. Sven! Anna und Elsa haben keine eigene Tradition für die Winterzeit, erzählt er dem Rentier aufgeregt. Lass uns die beste Wintertradition im ganzen Königreich suchen und sie ins Schloss bringen, okay? Sven nickt begeistert. Olaf spannt das Rentier vor den Schlitten und die beiden machen sich auf den Weg. Schon bald erreichen sie das erste Haus. Ein kleiner Junge und seine Mutter öffnen die Tür. Hallo, was ist eure Wintertradition? Fragt Olaf. Wir machen Zuckerstangen, erzählt der kleine Junge und gibt Olaf eine besonders schöne. Der kleine Schneemann tauscht seine Karottennase gegen die Zuckerstangenschlitten. Oh, Zuckerschock, ruft er. Tja, die sollst du doch essen, sagt der Junge. Meine Nase essen? Warum sollte ich das tun? Fragt Olaf verwirrt. An jedem Haus machen Olaf und Sven Halt und sammeln die Wintertraditionen ein. Die beiden Freunde laden alle Traditionen auf Svens Schlitten, um sie mit nach Hause zu nehmen. Als letzter Stopp steht Oakens Haus auf der Liste von Olaf und Sven. Die Familie des Krämers sitzt gemeinsam in der Sauna. Was für eine tolle Tradition, denkt Olaf und lädt eine kleine Reisesauna auf den Schlitten. Aber leider verträgt sich der heiße Saunaofen nicht so gut mit der restlichen Ladung. Der Schlitten und alle Wintertraditionen gehen in Flammen auf. Sven und Olaf müssen sich schnell in Sicherheit bringen. Rums! Der brennende Schlitten fällt eine Klippe hinunter und zerbricht. Im Dunkeln, Sven und Olaf sind auf verschiedenen Seiten der Schlucht gelandet. Was sollen sie nun tun? Ich habe ein Stück Stollen für Anna und Elsa gerettet, ruft Olaf Sven zu. Wir treffen uns beim Schloss! Aber Sven ist ganz mulmig zumute. Er hört schon die Wölfe im dunklen Wald heulen. Im Schloss von Arendelle sieht Elsa ihre Schwester Anna auf dem Dachboden. Was tust du hier? Wundert sich Elsa. Nach Wintertraditionen suchen. Was ist hier drin? Antwortet Anna und schaut aus einer Truhe. Fast nur Handschuhe, murmelt Elsa und greift in die Truhe. Da berührt sie eine kleine Box. Elsa lächelt und gibt sie ihrer Schwester. Hat sie und kann nicht glauben, was sie sieht. Plötzlich hören die beiden Schwestern ein lautes Rumpeln aus dem Stall. Sie laufen sofort los. Im Stall bietet sich ihnen ein komischer Anblick. Sven hat sich als Schneemann verkleidet und rennt aufgeregt hin und her. Ich weiß gar nicht, was er hat, meint Christoph. Doch Elsa und Anna erkennen es sofort. Er will uns etwas sagen. Olaf hat sich im Wald verlaufen und hungrige Wölfe jagen ihn. Wir müssen sofort alle Einwohner zusammentrommeln. Olaf, wo bist du? Rufen Anna und Elsa verzweifelt, als sie mit hell leuchtenden Laternen den dunklen Wald betreten. Christoph, Sven und ein Suchtrupp folgen ihnen. Da entdecken sie plötzlich Olafs Karottennase unter dem Schnee. Da bist du ja, schluchzen die beiden Schwestern. Ich habe Wintertraditionen für euch gesucht, aber dann habe ich sie verloren, murmelt der kleine Schneemann. Jetzt habt ihr immer noch keine. Doch, schau mal, antwortet Anna. Sie zieht den kleinen Schneemann zu sich und öffnet die kleine Box vom Dachboden. Das sind alles Zeichnungen, die ich als Kind von dir gemacht habe. Als wir dich gebaut haben, hast du uns näher zusammengebracht, erklärt Anna. Und als wir getrennt waren, hast du uns trotzdem verbunden, ergänzt Elsa. Genau, jedes Jahr habe ich Elsa zu Weihnachten ein Bild von dir gemalt, sagt Anna und zeigt auf die Box. Du hast uns immer an unsere Kindheit erinnert und daran, wie sehr wir uns lieben. Olaf, du bist unsere Familientradition, rufen Anna und Elsa voller Freude und nehmen den kleinen Schneemann in den Arm. Aus der Dunkelheit tauchen immer mehr funkelnde Laternen auf. Auch Christoph und die Einwohner von Arendell sind froh, dass es Olaf gut geht. Da hat Elsa plötzlich eine wunderbare Idee. Annas und ihr erster gemeinsamer Winterbeginn seit langem sollte immer noch etwas Besonderes werden. Und mit ein bisschen Magie können sie nun doch noch ihr Winterfest für ganz Arendell geben. Mitten im Wald. Und das Beste? Anna und Elsa haben nicht nur ihre Wintertradition wiedergefunden, sondern mit dem Fest im Wald hat auch ganz Arendell eine neue Tradition bekommen. Alles dank Olaf. Olafs Geburtstag. Elsa, weißt du, was heute für ein Tag ist? Fragt Anna, während sie aufgeregt in das Zimmer ihrer Schwester läuft. Nein, welcher denn? Fragt Elsa lächelnd. Eure Majestät, vor genau einem Jahr wurdet ihr zur Königin von Arendell gekrönt, sagt Anna und macht einen Knicks. Oh ja, fällt es nun auch Elsa ein. Das bedeutet auch, dass du mich vor einem Jahr gerettet hast. Auf dem Weg in den Frühstückssaal hören die beiden Schwestern ein fröhliches Summen. Sie biegen um die nächste Ecke und sehen ihren kleinen Freund Olaf vergnügt durch die Empfangshalle hüpfen. Oh nein, flüstert Elsa. Wenn ich vor einem Jahr Königin geworden bin, habe ich auch vor einem Jahr Olaf erschaffen. Anna schaut ihre Schwester erstaunt an. Du meinst, heute ist sein Geburtstag? Fragt sie. Die beiden Schwestern schauen sich schuldbewusst an. Natürlich müssen sie sich für Olafs Geburtstag etwas ganz Besonderes ausdenken. Aber was? Anna und Elsa machen sich auf den Weg in die Stadt, um nach der perfekten Geburtstagsüberraschung für Olaf zu suchen. Zum Glück sehen sie schon bald ein bekanntes Gesicht. Na hallo, ruft ein großer Mann zwischen einem bunten Stand und einem riesigen überladenen Wagen den beiden Schwestern zu. Oaken, was für ein Glück, freut sich Anna und läuft zu seinem Marktstand. Hast du etwas für Geburtstage? Aber natürlich, antwortet Oaken. Ich habe gerade neue Luftballons geliefert bekommen. Ein paar Stunden später klettern Anna und Elsa mit den Luftballons fest in der Hand einen kleinen Hügel hinauf. Oben wartet Olaf auf sie. Die beiden Schwestern haben ihn zu einem Picknick auf dem Hügel eingeladen. Dort wollen sie den kleinen Schneemann mit den Luftballons überraschen. Denn Überraschungen sind wieder zu immerhin das Beste an einem Geburtstag. Als sie direkt hinter ihm sind, rufen sie, Überraschung! Olaf erschreckt sich fürchterlich. Ruft er, springt in die Luft und seine Arme und sein Kopf fallen von seinem Körper. Oh nein, Olaf, rufen Elsa und Anna. Sie laufen schnell los, um den Schneemann wieder zusammenzusetzen. Als er wieder komplett ist, fängt der kleine Schneemann an zu kichern. Was für ein lustiges Spiel, ruft er. Jetzt bin ich dran. Überraschung! Olaf schaut die Schwestern erwartungsvoll an. Elsa und Anna denken kurz nach. So wird es nicht funktionieren. Sie müssen sich eine neue Geburtstagsüberraschung ausdenken. Die verabschieden sich von Olaf und gehen zurück zu Oakens Marktstand. Hallo, ihr zwei, begrüßt er Anna und Elsa. Heute ist großer Ausverkauf. 2 Topflappen zum Preis von einem. Gutes Angebot, oder? Anna lächelt. Na, ich weiß ja nicht. Aber wie wäre es mit diesen Instrumenten, fragt sie. Denn sie hat schon eine neue Idee. Schon bald darauf versammeln sich Elsa, Anna und Christoph an einem von Olafs Lieblingsorten, den Docks am Hafen. Christoph ist einer der besten Sänger von Arendelle, weshalb Elsa und Anna ihn gefragt haben, ob er nicht ein Überraschungsgeburtstagslied für Olaf mit ihnen singen könne. Als Olaf an den Docks auftaucht, beginnen die drei Freunde lautstark zu singen: Happy Birthday, Olaf! Es gibt noch einen Olaf? Fragt der kleine Schneemann ganz aufgeregt. Ich muss ihn unbedingt finden! Er darf dieses tolle Lied nicht verpassen! Ohne dass Elsa, Anna und Christoph wissen, wie ihnen geschieht, rennt Olaf los und lässt sie ratlos zurück. Ich glaube, der Ehrengast hat die Party gerade verlassen, murmelt Christoph. Anna und Elsa schauen sich an. Was sollen sie jetzt bloß machen? Elsa und Anna schauen noch einmal bei Oakens Marktstand vorbei. Wie wäre es mit diesem Werkzeug zum Schnitzen von Eisskulpturen? Fragt der Krämer die beiden. Oh, ich glaube, das brauchen wir nicht, kichert Anna. Hab ich recht, Elsa? Doch ihre Schwester ist abgelenkt. In ihren Gedanken versunken, betrachtet sie eine Packung oranger Kerzen. Na klar, was gehört zu jedem Geburtstag dazu? Fragt sie Anna. Kuchen natürlich, jubelt ihre kleine Schwester. Anna und Elsa sind den ganzen Nachmittag damit beschäftigt, eine tolle Geburtstagstorte zu backen und sie mit den orangen Kerzen zu dekorieren. Olaf ist begeistert. Oh, ein winziges Feuer, ruft er und bestaunt die Kerzen. Auch Sven scheinen die Kerzen zu gefallen. Langsam nähert er sich mit seiner Schnauze den Kerzen. Immer und immer näher. Ich glaube, Sven mag das winzige Feuer auch, stellt Olaf fest. Oh, oh, stopp, Sven! Nein, das sind keine Karotten, brüllt Christoph noch. Doch da macht Sven schon einen Satz nach vorne, um nach einer der Kerzen zu schnappen. Überrascht lassen Elsa und Anna die brennende Geburtstagstorte fallen. Oh, schaut mal! Winziges Feuer macht riesiges Feuer, staunt Olaf. In Windeseile friert Elsa die Flammen ein, während Anna und Christoph Sven festhalten. Wieder keine geglückte Geburtstagsüberraschung. Etwas entmutigt machen sich Anna und Elsa noch einmal auf den Weg zu Oaken. »Ihr zwei schon wieder«, ruft er. »Habt ihr Interesse an meinem Sonderangebot zum Nachmittag? Tropische Partydekoration?« Die beiden Schwestern gucken sich an. »Das ist perfekt«, ruft Anna. »Ja, wir machen eine Sommerparty für Olaf«, stimmt Elsa begeistert zu. »Olaf, wir wünschen dir alles Liebe zum Geburtstag«, sagt Anna am Nachmittag. »Oh, es ist mein Geburtstag?«, fragt Olaf grinsend. »Deswegen ist heute auch der beste Tag aller Zeiten.« »Der beste Tag aller Zeiten?«, fragt Anna erstaunt. »Natürlich«, ruft Olaf. »Zuerst habt ihr mir das witzige Überraschungsspiel beim Picknick beigebracht, dann habe ich Musik an den Docks gehört und dann gab es eine Feuershow und jetzt gibt es auch noch eine Party.« Die beiden Schwestern lächeln. Auch wenn nicht alles nach Plan gelaufen ist, hat Olaf sich über jede Geburtstagsüberraschung gefreut. Als Geschenk bekommt Olaf von seinen Freunden das, was er am liebsten mag. Eine ganz lange Umarmung. Der kleine Schneemann lächelt glücklich. »Eine Frage habe ich noch«, murmelt er schließlich. »Na dann schieß mal los«, sagt Christoph. Olaf schaut seine Freunde fragend an. Was ist ein Geburtstag eigentlich? Olafs neuer Rentierfreund. Prinzessin Anna und Königin Elsa waren schon seit Tagen mit den Vorbereitungen für einen Ball beschäftigt, dem ersten Ball im Königreich, seit Elsas Zauberkräfte bekannt geworden waren. Die Menschen in Arendelle hatten Elsas magische Fähigkeiten inzwischen akzeptiert und die Schwestern wollten ihnen dafür mit einem außergewöhnlichen Fest danken. Als Anna den Festsaal mit einer Kuchenplatte betrat, war Elsa gerade dabei, mit Eisskulpturen zu experimentieren. »Was hältst du von einer Eisdekoration, Anna?«, fragte Elsa. »Dieser Ball soll etwas Besonderes werden«, fuhr Elsa fort. Anna beruhigte sie. »Das wird er ganz bestimmt.« »Der Meinung bin ich auch«, erklärte eine Dienerin, die gerade hereinkam. »Auf den Tischen würden Krokusse hübsch aussehen«, sagte die freundlich-anhörliche Dienerin. »Die Dekoration ist hübsch genug«, erwiderte Anna. »Du brauchst jetzt eine Pause, Elsa. Schließlich findet das Fest schon heute Abend statt. Lass uns etwas zusammen unternehmen.« »Und was wird dann aus den Krokussen?«, wollte Elsa wissen. »Die könnten wir doch selbst pflücken«, schlug Anna vor. »Dann machen wir etwas Nützliches und sind trotzdem zusammen.« »Eine hervorragende Idee«, sagte Elsa. »Olaf hilft uns bestimmt.« Anna und Elsa trafen Olaf vor dem Schloss. »Hallo, Olaf«, sagte Anna. »Wir gehen Krokusse pflücken. Willst du uns helfen?« Olaf klatschte vor Freude in die Hände. »Oh, ich liebe Krokusse!« Anna, Elsa und Olaf liefen in die Berge und spielten den ganzen Tag. Sie tanzten, machten eine Schneeballschlacht und schmückten sich mit Blumen. »Vielleicht sollten Kostüm beigeben«, schlug Anna kichernd vor. »Stimmt ja, der Ball«, rief Elsa. Den hatte sie fast vergessen. »Denk dran, wir brauchen noch viel mehr Krokusse.« Auf dem Nachhauseweg kamen sie an Oakens Krämerladen vorbei. »Ich wette, hier finden wir etwas für unseren Ball«, rief Anna. »Grüezi miteinander«, rief Oaken, als sie den Laden betraten. »Hallo, hast du irgendetwas Besonderes für unseren Ball?«, fragte Anna. »Mein großer Winterschlussverkauf ist etwas Besonderes«, sagte Oaken. »Schneeschuh und Schlitten gibt es heute zum halben Preis.« Als sie wieder draußen waren, betrachtete Elsa den Schlitten mit Einkäufen skeptisch. »Diese Sachen sind nicht sehr nützlich für einen Ball«, meinte sie. »Ich weiß«, seufzte Anna. »Aber er war so nett, da konnte ich einfach nicht Nein sagen.« Elsa lachte. Olaf rannte vorne weg und rief: »Dies ist der schönste Tag meines Lebens!« Kurz darauf kamen sie an ein Tal mit vielen Krokussen. »Die sind aber schön«, rief Elsa. Während die Mädchen Blumen sammelten, jagte Olaf einer Biene hinterher. Doch dabei wäre er fast von einer Klippe gestürzt. Elsa setzte im letzten Moment ihre Zauberkräfte ein, um ihn vor dem Sturz zu bewahren. Doch Olaf bemerkte es noch nicht einmal. »Seht euch das an«, sagte er und starrte nach unten. Ein junges Rentier war dort auf einem Felsvorsprung gefangen. »Wie bist du denn da unten hingeraten?«, fragte Anna. »Und vor allem, wie kriegen wir dich wieder herauf?« Elsa dachte kurz nach. Dann machte sie eine Handbewegung. Plötzlich bildete sich in der Luft eine Rampe aus Eis, die bis zu dem Rentier auf dem Vorsprung reichte. »Wow«, staunte Olaf. »Jetzt kann das kleine Rentier hochklettern.« Vorsichtig betrat das Rentier die Eisrampe, aber sie war zu rutschig. »Und was jetzt?«, fragte Elsa. »Ich weiß«, rief Anna. Sie nahm die Einkäufer aus dem Krämerladen vom Schlitten, sprang auf die Rampe und rutschte darauf zum Rentier hinunter. Zuerst holte Anna die Schneeschuhe hervor. »Ich wusste doch, dass die noch nützlich sein würden«, sagte sie und zog sie dem Rentier über die Vorderhufe. Dann band sie ihm ein Seil um den Hals und warf das andere Ende Elsa zu. »Zieht«, rief Anna. Elsa und Olaf zogen gemeinsam mit aller Kraft. Endlich waren alle sicher oben. »Können wir das Rentier zum Ball einladen?«, fragte Olaf. »Der Ball«, riefen Anna und Elsa gleichzeitig. Sie mussten so schnell wie möglich ins Schloss zurückkehren. Elsa nahm Anna und Olaf an die Hand und führte sie zum Schlitten. »Haltet euch fest«, schrie sie. Dann zauberte sie eine Schneerutsche nach der anderen, sodass sie den ganzen Berg hinunterschlittern konnten. Elsa, Anna, Olaf und das kleine Rentier landeten mit ihrem Schlitten mitten im Ballsaal. Krokusblüten regneten auf die Gäste nieder, die von dem großen Auftritt entzückt waren. »So einen Ball hat noch niemand zuvor erlebt«, sagte Anna. Elsa lachte. »Und das Beste daran ist, dass wir ihn zusammen feiern.« Olafs perfekter Sommertag. Endlich war wieder Sommer in Arendelle. Nach dem langen, harten Winter genossen alle die Sonne. Dieser Tag sollte der heißeste im ganzen Jahr werden. Die meisten Bewohner wollten deshalb lieber drinnen im Kühlen bleiben. Nur einer konnte es kaum erwarten, ins Freie zu gehen. Olaf. Von so einem Tag hatte er schon immer geträumt. Olaf lief in Prinzessin Annas Schlafzimmer. »Anna, steh auf! Heute ist der perfekte Sommertag!« rief er aufgeregt. »Lass uns draußen spielen!« Anna setzte sich auf und gähnte. »Draußen ist es furchtbar heiß und drückend, Olaf«, sagte sie. Doch als sie Olafs glückliches Gesicht sah, musste sie lachen. Zusammen machten Olaf und Anna sich auf die Suche nach Königin Elsa. Sie fanden sie im großen Saal. »Da bist du ja, Elsa«, rief Olaf freudig. Dann blickte er schüchtern den Abgesandten an, der neben Elsa stand. »Hallo, ich bin Olaf und ich mag Umarmungen.« »Hallo«, stammelte der Abgesandte überrascht. Er war noch nie zuvor einem sprechenden Schneemann begegnet. »Kommt ihr mit raus, um in der Sonne zu spielen, Elsa?«, fragte Olaf. »Das hört sich toll an, Olaf«, sagte Elsa. »Was schlägst du vor?« »Es ist so schrecklich heiß draußen«, unterbrach Anna sie und sah ihre Schwester hoffnungsvoll an. »Könntest du es nicht etwas kühler machen?« »Aber Olaf liebt doch die Hitze«, meinte Elsa. »Wir sollten ihm diesen besonderen Tag gönnen und alles machen, was er schon immer im Sommer tun wollte.« »Du hast recht«, stimmte Anna bei. »Wie wär's mit einem Picknick am Ufer des Fjordes?« Olaf klatschte vor Begeisterung in die Hände. »Oh, ich liebe Picknicke!« Anna, Elsa und Olaf gingen in die Schlossküche, um Vorräte für ihr Picknick zu holen. Dort fanden sie Gerda mit dem Kopf im Eisschrank. »Gerda, was machst du da?« fragte Elsa. »Ich will einen kühlen Kopf bewahren«, kam Gerdas Stimme aus dem Eisschrank heraus. »Es ist unglaublich heiß.« Olaf kicherte. »Hast du heute Kekse gebacken?« Gerda schüttelte ihren Kopf, den sie dafür aus dem Eisschrank gezogen hatte. »Es ist viel zu heiß zum Backen.« Elsa sah Olaf an. Sie wollte ihn nicht enttäuschen. »Wie wär's stattdessen mit eiskalter Limonade?« schlug sie vor. »Oh, ich liebe Limonade«, rief Olaf. Olaf, Anna und Elsa machten sich auf den Weg. In den königlichen Gärten lagen Kinder im Gras. Ihnen war zu heiß zum Spielen. Doch Olaf bemerkte das gar nicht. Fröhlich rannte er auf die Kinder zu. »Hallo, mein Name ist Olaf. Ist der Sommer nicht toll?« Olaf steckte mit seiner Begeisterung alle an. Schon bald jagte er mit den Kindern Schmetterlingen hinterher und pustete Löwenzahn kahl. Sogar Elsa und Anna machten mit. Nach einer Weile ließ Anna sich erschöpft ins Gras fallen. »Puh, jetzt bin ich picknickreif«, Elsa stimmte zu. »Ja, lasst uns zum Hafen gehen, dann können wir zum Fjord segeln.« Olaf, der gerade einer Biene hinterherrannte, blieb plötzlich stehen. »Wir gehen segeln? Ich wollte schon immer einmal segeln!« Am Hafen suchten Anna und Elsa ein hübsches Segelboot aus. Als sie in See stachen, summte Olaf vor Glück. Er durfte das Boot sogar steuern. Am Ufer angekommen, packte Anna das Picknick aus. Aber Olaf konnte nicht stillsitzen. »Liebst du es auch so, den Sand auf deinem Schnee zu spüren, Anna?« jauchzte er. »Komm, wir machen Sandengel!« Anna steckte vorsichtig einen Zeh in den Sand. »Hilfe, das ist ja ganz schön, warm«, quietschte sie und trippelte auf Zehenspitzen zum Wasser hinüber. »Ah, schon besser«, seufzte sie, als sie ihre Füße ins Wasser steckte. Die drei Freunde spielten den ganzen Nachmittag in der Sommerhitze. Sie bauten Sandburgen und Sandmenschen, sie liefen vor den Wellen davon und sie freundeten sich sogar mit den Möwen an. Als sie erschöpft waren, aßen sie schließlich ihr Picknick. »Das war heute definitiv der beste Tag meines Lebens«, sagte Olaf. Gesicht und Während sie zurück nach Arendelle segelten, erstrahlte die untergehende Sonne in den schönsten Farben. »Ich wünschte, ich könnte die Sonne umarmen«, sagte Olaf. »Das würde sich bestimmt ganz toll anfühlen.« Anna schob sich die verschwitzten Haare aus dem Gesicht und lächelte. »Das könnte sogar dir zu heiß werden, Olaf.« Im Hafen wurden sie von Christoph und Sven erwartet. Die beiden hatten den Nachmittag beim Eisernten an den Bergseen verbracht. Nun war ihr Schlitten mit Eisblöcken bepackt. Anna sprang aus dem Boot und umarmte das herrlich kalte Eis. »Ich bin ja so froh, euch zu sehen«, rief sie. Olaf erzählte Christoph und Sven von seinen Abenteuern und seufzte vor Glück. »Ich wünschte, es wäre immer Sommer«, sagte er. »Sommer ist etwas wunderbar«, sagte Elsa und blinzelte Anna zu. »Aber für morgen sage ich Schnee voraus.« Olaf und die Trollkinder. Anna zog ihre Stiefel an. Gleich würden Christoph und Sven sie abholen, um zum Tal der Trolle zu gehen. Dort sollten sie auf die Trollkinder aufpassen, während die erwachsenen Trolle an einer Zauberversammlung teilnahmen. »Bist du sicher, dass ich nicht mitkommen soll?«, fragte Elsa. »Ich könnte euch mit meiner Zauberkraft helfen.« »Nicht nötig«, sagte Anna. »Wie schwer kann es schon sein, auf Babys aufzupassen?« Unterwegs erzählte Christoph Geschichten davon, wie es gewesen war, bei den Trollen aufzuwachsen. »Hätte ich etwas zum Spielen mitnehmen sollen?«, fragte Anna. »Mögen Trolle Spiele?« »Ach, keine Sorge«, antwortete Christoph. »Die schlafen bestimmt die ganze Zeit. Ich wette, wir werden da nur gemütlich beim Essen am Feuer sitzen.« Er erklärte Anna, dass seine Trollziehmutter Bulda immer streng darauf achtete, dass die jungen Trolle früh zu Bett gingen. Sven grunzte zustimmend. Als sie im Tal ankamen, sahen sie zunächst nur Dutzende von moosbedeckten Felsen, die auf sie zurollten. Dann verwandelten sich die Felsen in Trolle, die die Gäste herzlich begrüßten. »Christoph, Sven, Anna, wir haben euch schon vermisst«, sagte Bulda. »Danke, dass ihr auf die Kinder aufpasst.« »Es kommt mir wie gestern vor, dass du selber noch ein Baby warst, Christoph«, sagte Bulda. »Du wolltest immer nackt durch das Tal rennen.« »Ach, wirklich?«, fragte Anna interessiert und unterdrückte ein Kichern. »Wer will schon diese alten Geschichten hören?«, murmelte Christoph. Bulda führte Anna und Christoph zu den Trollbabys. »Wenn sie hungrig werden, könnt ihr sie mit Beerenbrei füttern. Und ihre Windelblätter müssen vielleicht gewechselt werden, aber sie werden sicher bald einschlafen.« Anna winkte den erwachsenen Trollen zu. »Macht euch einen schönen Abend. Wir haben hier alles im Griff.« Doch sie hatten keineswegs alles im Griff. Sobald die Erwachsenen weg waren, sprangen die Trollkinder aus ihrem Laufstall. Sie rannten, kletterten und tobten wild herum. »Nein, nein«, rief Anna und stürzte auf ein paar kleine Trolle zu, die versuchten, auf die Felsen zu klettern. »Das ist viel zu gefährlich!« Einige der jüngsten Trolle hatten einen Turm gebildet, der sich gefährlich neigte. »Nicht so wild, Kinder«, sagte Christoph, während er die Trolle seinander trennte. Doch je mehr Christoph und Anna versuchten, die kleinen Trolle zu beruhigen, umso wilder wurden sie. »Vielleicht sind sie ja hungrig«, sagte Anna und holte den Beerenbrei. »Lecker«, flötete sie, aber die Trolle zeigten keinerlei Interesse. »Vielleicht müssen ihre Windelblätter gewechselt werden«, sagte Christoph und schaute tapfer bei einem Trollkind nach. »Nö.« »Am besten bringen wir sie ins Bett«, schlug Anna vor. »Sie müssen doch inzwischen müde sein.« Aber die kleinen Trolle waren hellwach. Plötzlich hörten sie eine fröhliche Stimme. »Hallo, Trollbabys!« Es war Olaf, Elsa hat mich geschickt, falls ihr Hilfe braucht«, erklärte der Schneemann, während die Trolle sich auf ihn stürzten. »Hallo, ihr! Das kitzelt!« Olaf war bei den kleinen Trollen ein voller Erfolg. »Wir sind ja so froh, dich zu sehen«, seufzte Christoph erleichtert. Anna rannte auf Olaf zu, um ihn zu begrüßen. Dabei stolperte sie und fiel mit dem Gesicht voran in die Schüssel mit Beerenbrei. »Hoppla«, rief sie. Christoph war sofort an ihrer Seite. »Alles in Ordnung, Anna?« Anna hob den Kopf. Ihr ganzes Gesicht war mit lilafarbenem Brei bedeckt. Die kleinen Trolle kicherten laut. Dann sprangen sie an Anna hoch und fingen an, den Beerenbrei von ihren Wangen abzulecken. Anna lachte. »So kann man sie natürlich auch füttern.« Nachdem die Trolle den ganzen Brei aufgeschleckt hatten, saßen sie satt und brav in einer Reihe. Doch plötzlich wehte ein seltsamer Geruch durch die Luft. Die Trolle sahen auf ihre Windeln herab. »Oh je«, sagte Christoph, als ihm klar wurde, was passiert war. »Olaf, du lenkst sie ab.« Olaf war nur allzu bereit, den Trollkindern Geschichten über sein Lieblingsthema zu erzählen, den Sommer. Währenddessen sammelten Anna und Sven neue Blätter und Christoph wechselte die Windeln. Bald waren alle wieder sauber und dufteten wie ein Frühlingswald. »Und jetzt kommt mein absoluter Knaller-Hit über den Sommer«, verkündete Olaf. Anna bemerkte, dass einige Kinder kaum noch die Augen offen halten konnten. »Vielleicht sollten Christoph und Sven lieber ein Gute-Nacht-Lied singen«, schlug sie vor. »Wie gut, dass ich meine Laute mitgebracht habe«, sagte Christoph, während Anna und Olaf die Trolle schlafen legten. »Schlaft, meine Trollchen, es ruhen«, sang Christoph leise. »Schneemann und Rentiere nun«, setzte er fort, diesmal aber mit der Stimme von Sven. Als die erwachsenen Trolle zurückkamen, schliefen die Kleinen bereits tief und fest. »Bravo, gut gemacht«, flüsterte Bulder. »Das war doch kinderleicht«, antwortete Anna und zwinkerte Christoph zu. »Ihr zwei werdet eines Tages tolle Eltern sein«, sagte Bulder. Anna und Christoph sahen einander an und lächelten. Das eisige Monster. Es war ein wunderschöner Frühlingstag in Arendelle. Königin Elsa hatte sich von ihren königlichen Pflichten freigenommen, damit sie einen Tag mit ihrer Schwester Anna verbringen konnte. »Aufgepasst!«, rief Anna, als sie mit dem Fahrrad durch das Schlosstor raste. Schnell sprangen die Leute, die im Städtchen unterwegs waren, zur Seite. »Das ist nicht fair, Anna!«, beschwerte sich Elsa, während sie versuchte, ihre Schwester einzuholen. »Du bist losgefahren, bevor Olaf bei drei war!« »Wer als Erster am Hafen ist, hat gewonnen!«, rief Anna zurück. Olaf, der Schneemann, rannte hinter den beiden her. Über ihm schwebte eine von Elsa hergezauberte eisige Schneewolke, wie immer in der warmen Jahreszeit, sonst wäre er ja geschmolzen. »Wartet auf mich! Wartet! Oh, ein Schmetterling!« Olaf vergaß das Wettrennen, blieb stehen und sah einem Schmetterling nach, der in den Sonnenstrahlen tanzte. Anna war fast am Hafen angekommen, als sich, zack, auf einmal ein großer Schneehaufen vor ihr auftürmte. Sie riss den Lenker herum, um dem Haufen auszuweichen, und in diesem Augenblick fuhr Elsa lachend an ihr vorbei. »Elsa, zaubern ist Schummelei«, schimpfte Anna. »Du bist ja bloß neidisch, weil ich gewinne«, rief Elsa ihr über die Schulter zu. Als sie den Kopf wieder nach vorn drehte, tauchten Christoph, der Eisfarmer, und Sven, das Rentier, auf. Fast so plötzlich wie der Schneehaufen. Sie wirkten durcheinander. Schnell trat Elsa auf die Bremsen. In dem Moment sauste Anna an Sven, Christoph und Elsa vorbei. »Ha, gewonnen!«, rief sie und sprang vom Fahrrad. Aber als sie die Gesichter ihrer Freunde sah, war ihr nicht mehr nach Lachen zumute. »Christoph, alles in Ordnung?« »Wir haben euch gesucht«, sagte Christoph, was keine Antwort auf ihre Frage war. »Sven und ich haben hoch oben in den Bergen Eis gesammelt, als wir irgendwas Riesiges im Wald gesehen haben. Wir haben versucht zu erkennen, was es war, aber das Schneetreiben war so dicht, dass wir es aus den Augen verloren haben. Elsa, kannst du den Schnee bändigen, damit wir uns wieder auf die Suche machen können?« »Und du hast keine Ahnung, was es war?« fragte Elsa, was keine Antwort auf Christophs Frage war. »Es sah wie ein Monster aus, aber ich konnte es nicht deutlich sehen. Ich dachte, ich wüsste alles über diese Berge, aber sie sind doch immer für eine Überraschung gut«, stellte Christoph fest. »Ein unbekanntes Wesen? Klingt nach Abenteuer«, sagte Anna. »Darf ich ihm einen Namen geben?« »Dazu müssten wir es erst mal finden«, meinte Christoph. Die Schwestern machten sich eilig auf den Weg zum Schloss und packten Vorräte zusammen. Als sie zu Christoph und Sven zurückgingen, lief ihnen Olaf über den Weg. »Wo wart ihr?« fragte der Schneemann. »Ich war direkt hinter euch und dann kam dieser Schmetterling angeflattert und...« Olaf betrachtete Annas Winterumhang. »Hab ich was verpasst?« »Wir gehen auf Monsterjagd!« »Oh, nehmt mich mit!« Also machten sich die Freunde mit Olaf im Schlepptau auf, das Monster von Sven und Christoph zu finden. Je höher sie in die Berge stiegen, desto kälter wurde es. Bald fielen die ersten Flocken vom Himmel. Ein starker Wind kam auf. Dann setzte ein immer dichteres Schneetreiben ein. Aus dem immer dichteren Schneetreiben wurde ein Schneesturm. »Hey«, sagte Olaf und zeigte auf den Schnee, der sich auf Elsa legte. »Jetzt hast du auch eine eigene Schneewolke!« Fröhlich griff er nach ihrer Hand und tanzte mit ihr. Und Elsa lachte und schwang den kleinen Schneemann im Kreis herum. »Elsa, wie wär's mit etwas Hilfe?« fragte Anna. Erst da bemerkte Elsa, dass der Schneesturm ihre Schwester, Christoph und Sven dick umhüllt hatte und sie nun wie weiße Statuen dastanden. Schnell teilte sie den Sturm und machte den dreien den Weg frei. »Uff, das ist schon besser«, meinte Anna und schüttelte den Schnee ab. »Wenn es bloß auch so einfach wäre, unseren geheimnisvollen neuen Freund zu finden.« Sie gingen weiter und weiter und schließlich fragte Elsa, »Sind wir nun bald an der Stelle, an der du das Monster gesehen hast, Christoph?« Christoph und Sven sahen sich fragend an. Wir wissen's nicht so genau«, gab Christoph zu. »Wisst es nicht so genau?« sagten die Schwestern im Chor. »Da war so viel Schnee und irgendwann ist Sven in die falsche Richtung gelaufen.« Sven grunzte und nickte zustimmend. »Wie sollen wir das Monster denn dann finden?« fragte Anna. In dem Augenblick ließ ein gewaltiges Brüllen die Berge erbeben. Die Freunde blieben wie angefroren stehen. »Wow, Sven, du klingst aber hungrig«, meinte Olaf. »Ich glaube nicht, dass Svens Magen geknurrt hat. Ich glaube, das war das Monster. Schnell, immer dem Gebrüll nach«, rief Anna. Die fünf rannten auf das unheimliche Geräusch zu. Aber sie waren noch nicht weit gekommen, da erscholl es aus der entgegengesetzten Richtung. »Sind es etwa zwei?« fragte Anna. Elsa blieb stehen und lauschte. »Ich glaube, das eine ist ein Echo. Die Felsen werfen es zurück.« »Wie sollen wir dann das echte Monster finden?« fragte Christoph. Elsa hatte da schon eine Idee. Sie stampfte mit dem Fuß auf und aus dem Schnee stieg, Stufe um Stufe, eine glitzernde Eistreppe. Schnell war sie bis zu den Baumwipfeln gewachsen und so war es ihnen möglich, über den ganzen Wald zu blicken. »Einfach bezaubernd. Ich kann gar nicht genug davon bekommen«, sagte Christoph und bewunderte Elsas eisige Schöpfung. Anna, Elsa und Christoph liefen schnell die Stufen hinauf und auch Olaf machte sich langsam an den Aufstieg. Sven blieb jammernd am Fuße der Treppe. Die Stufen sind zu rutschig für seine Hufe. »Ich bleib bei dir, Sven«, tröstete ihn Olaf, der es sich anders überlegt hatte. »Und ehrlich gesagt, ganz unter uns, ich hab Höhenangst.« Als Anna, Elsa und Christoph am oberen Ende der Treppe ankamen, ertönte wieder ein gewaltiges Gebrüll. »Da, da drüben haben sich die Bäume bewegt«, rief Anna und zeigte auf eine Stelle im Wald. »Da muss das Monster sein.« »Meinst du die Bäume da rechts von uns?« fragte Christoph. Ja, genau, sagte Anna. Christoph nickte. Ich wollte bloß sicher gehen. In diesem Moment bewegten sich die Bäume wieder. Die Treppe geriet ins Wanken. Sven rettete sich hinter den nächstbesten Baum. Nur Olaf schien von all dem nichts mitzubekommen. Hallöchen, begrüßte er einen vorbeifliegenden Vogel. Olaf fand alles, was fliegen konnte, ziemlich faszinierend. Olaf, pass auf, rief Anna. Aber da war es schon zu spät. Das mysteriöse Monster brach zwischen den Bäumen hervor und baute sich eisig und riesengroß direkt vor dem Schneemann auf. Olaf sah nach oben und noch weiter nach oben. Es ist Marshmallow, rief er voll Freude. Ah, klar doch, Marshmallow, das riesige Eismonster, das mal fies auf uns losgegangen ist, sagte Christoph. Sollten wir uns nicht schon längst aus dem Schneestaub gemacht haben? Doch Olaf umarmte Marshmallow. Das heißt, er umarmte einen Fuß, weil er dem Riesen-Eismonster nicht um den Hals fallen konnte. Aber das machte schließlich nichts. Vor Marshmallow muss man keine Angst haben. Er ist mein Freund. Er sah wieder an dem Riesen-Eismonster hinauf. Wie geht's meinem kleinen Kumpel? Olaf hat recht, Christoph, meinte Anna, die schon die Treppe hinunterlief. Marshmallow sieht gar nicht mehr angsteinflößend aus. Marshmallow gab ein trauriges Brummen von sich. Er ließ sich auf den Boden sinken und nahm Olaf in die Arme. Wow, du bist echt ein starker Umarmer, sagte Olaf etwas gepresst. Du zerdrückst mich gleich. Anna sah Christoph und Sven an, die jetzt dicht nebeneinander standen. Dann sah sie hinunter und betrachtete ihre Hand, die fest in der von Elsa lag. Ich glaube, Marshmallow ist einsam. Marshmallow nickte mit seinem riesigen Kopf. Es tut mir leid, Marshmallow, entschuldigte sich Elsa. Ich dachte, du würdest in den Bergen glücklich sein, aber da habe ich mich wohl geirrt. Ich wünschte, wir könnten dir helfen. Sven und Christoph sahen sich an. Sie hatten da so eine Idee. Seit ihrem Monstersuchausflug in die Berge waren ein paar Tage vergangen. Anna und Elsa lieferten sich gerade ein Revanche-Rennen, als sie am Hafen eine gigantische Gestalt erblickten. Es war Marshmallow. Er half Sven und Christoph bei den Eislieferungen. Riesige Eismonster haben natürlich auch riesige Kräfte. Und, wie läuft's denn so? Fragte Anna. Einfach prima. Sieh doch nur, wie viel mehr Eis wir aus den Bergen heruntergebracht haben, sagte Christoph fröhlich. Elsa lächelte. Und Marshmallow sieht auch fröhlich aus. Marshmallow nickte mit seinem riesigen Kopf und rubbelte Sven und Christoph übers Fell, beziehungsweise Haar. Aber das Wichtigste war, Marshmallow gehörte nun dazu. Kleine Brüder. Ich kann's gar nicht abwarten, die kleinen Schneechen zu sehen. Ich bin so aufgeregt, rief Olaf, der größere Schneemann, während er die Treppen zum Eispalast hoch oben auf dem Nordberg hinauflief. Erst umarme ich Klein Graupel und dann Klein Schlotter und Klein Schlitter und... Als er so weit gekommen war, hatte er die Palasttüren erreicht und stieß sie auf. In der riesigen, eisblau schimmernden Halle tollten lauter Schneechen herum. »Hallo, ihr Kleinen!« rief Olaf. »Wow, ihr habt hier oben ja richtig Spaß!« Die Schneechen beachteten ihn gar nicht. Aber Marshmallow, der Eisriese, kam die Treppe herunter. »Hallo, Marshmallow! Ist es nicht aufregend, dass wir kleine Brüder haben?« rief Olaf ihm zur Begrüßung zu. Marshmallow seufzte. Er sah müde aus. Sehr müde. Da sauste ein Schneechen vorbei und Olaf wollte ihn auffangen. Komm in meine Arme, du kleine Schneewehe! Uff. Das Schneechen prallte gegen Olaf, sprang dann weiter und landete auf Marshmallow. Ach, nun guck dir bloß diese kleinen Kerlchen an. Die sind so süß. Ist doch so, oder? Meinte Olaf. Marshmallow hob ein Schneechen von seiner Schulter und seufzte noch einmal. Marshmallow, ich weiß ja, dass du wahnsinnig gerne mit den Kleinen spielst, aber darf ich jetzt mal?« fragte Olaf. Sehr taktvoll, mal ehrlich. Welcher Eisriese möchte schon zugeben, dass er sich von Schneechen kleinkriegen lässt? »Na los, Jungs, jetzt spielen wir zusammen!« rief Olaf. Als er versuchte, die Schneechen in Gruppen aufzuteilen, rutschte er aus und landete wusch auf dem Rücken. »Holla, der Boden ist aber rutschig!« »Rutschig? Hey, das heißt, wir können Eislaufen! Ich liebe Eislaufen!« Olaf rappelte sich auf und drehte ein paar kleine Runden. »Mir nach, kleine Brüder!« Aber die Schneechen drehten keine Kreise und Runden. Sie sausten wild durcheinander, krachten gegeneinander und gegen alle möglichen Hindernisse. Vielleicht wollten sie ja lieber Fangen und Abklatschen spielen. »Prima, Jungs, weiter so!« rief Olaf. »Das nenne ich ein Schneetreiben!« Marshmallow schüttelte nur den Kopf und ging nach draußen. »Oh«, sagte Olaf und sah ihm nach. »Ich glaube, Marshmallow ist gerade nicht so nach Spielen.« Als er sich wieder umdrehte, bemerkte er, dass die Schneechen übereinander gefallen waren und jetzt in einem großen Haufen an der eisigen Hallenwand lagen. »Ihr seid echt süß«, meinte Olaf und lächelte verzückt. »Ihr spielt Gipfelstürmer und du bist der König der Berge, Kleinpulver.« Da geriet der Schneechenberg schon ins Rutschen. »Kommt an mein Herz«, rief Olaf und versuchte, jedes einzelne Schneechen zu umarmen, das sich aus dem großen Haufen löste und heruntersprang. Aber die Schneechen dachten gar nicht daran, an Olafs Herz zu kommen. Sie hüpften und kullerten und sausten einfach an ihm vorbei. »Oh, ihr wollt noch spielen? Geht in Ordnung. Aber bleibt drin, damit sich keiner verirrt oder so.« Dummerweise trappelten die Schneechen da schon durch die Palasttür. »Na schön, draußen ist auch okay und Marshmallow ist auch draußen. Vielleicht möchte er ja jetzt mitspielen«, sagte Olaf und lief den Schneechen hinterher. Und draußen vor dem Eispalast stand tatsächlich Marshmallow und spielte ein neues Spiel, das Olaf nicht kannte. Es ging wohl darum, Eiszapfen in den Schnee zu stecken, zu einem Muster, zu einem Ding, zu einem Zaun. Marshmallow steckte die Eiszapfen wie einen Spielplatzzaun um die Schneechen herum. »Spitzenidee, Marshmallow«, sagte Olaf und schnappte sich auch zwei Eiszapfen. »Also, was soll ich tun?« In dem Moment sprang irgendwas oder irgendwer gegen seinen Rücken. Olaf fiel der Länge nach auf die Eiszapfen. Mit dem rechten Arm und dem rechten Bein auf den einen und dem linken Arm und dem linken Bein auf den anderen und wusch, sauste er einen kleinen Abhang hinunter. »Yippie, das macht Spaß«, rief Olaf. »Los, kleine Brüder, mir nach!« Aber die Schneechen interessierten sich mal wieder nicht für das, was Olaf machte, obwohl es einige Aufmerksamkeit verdient hätte, denn schließlich entdeckte Olaf gerade das Skifahren. Nein, die Schneechen liefen in vier ordentlichen Reihen hübsch hintereinander die Treppe zum Palast hinauf. Und Marshmallow lief vorne weg. »Hey, was macht ihr denn da?« rief Olaf ihnen hinterher. So folgsam und zahm hatte er die Schneechen noch nie erlebt. Da hob Marshmallow das erste Schneechen auf das Treppengeländer und versetzte ihm einen leichten Stoß. Und das Schneechen rutschte das Geländer runter. »Das sieht aber auch nach viel Spaß aus«, meinte Olaf. Ein Schneechen nach dem anderen rutschte das Geländer hinunter. Wusch, wusch, wusch. Und dann kamen sie zu zweit. Tandemrutsche. Wusch, wusch, wusch, wusch, wusch, wusch. »Das ist jetzt wirklich eine Spitzenidee, Marshmallow«, meinte Olaf, der die Treppe hochgestiegen war. »Hey, hier tanzt keiner aus der Reihe.« Egal wie schnell Marshmallow die Schneechen aufs Geländer hob, die Reihe wurde nicht kürzer. Kaum waren die Schneechen das Geländer heruntergerutscht und im hohen Bogen gelandet, rannten sie schon wieder die Treppe hoch und stellten sich nochmal an, damit sie nochmal und nochmal und nochmal rutschen konnten. Und das taten sie, bis es dunkel wurde. Inzwischen sahen die Schneechen ganz schön geschafft aus. Müde tappten sie noch einmal die Treppe zum Eispalast hinauf. In der großen eisigen Halle fielen sie in Haufen übereinander und schliefen sofort ein. Bald war nur noch Schnarchen zu hören. Es schnarchten die Schneechen und es schnarchte Marshmallow. Und alle lächelten selig im Traum. Nur Olaf war noch wach. »Meine kleinen Brüder sind die besten Brüder überhaupt«, murmelte er und betrachtete lächelnd die schlummernden Schneechen. Das war »Die Eiskönigin«, Olaf taut auf und weitere Geschichten. Aus dem Amerikanischen von Anke Albrecht, Ronit Jarif und Saskia Schmidt. Gelesen von Yvonne Kreitzke. Produktion, der Hörverlag 2017.